Fast überall konsumiert man Musik. Beim Einkaufen, beim Essen, zu Hause und natürlich auch im Auto. Musik macht munter. Welche Bedeutung messen die Verkehrsexperten der Unterhaltung und Information im Auto bei? Die Bedeutung des Autoradios ist eine zweifache. Einmal Unterhaltung, das bedeutet, dass etwas getan wird, um die durch die Ermüdung hervorgerufene Übermüdung der Konzentration zu vermeiden. Unterhaltung, das heißt akustische Unterstützung des Konzentrationsvermögens des Fahrers. Das ist der eine Effekt. Die zweite Komponente, die wichtigere, ist die Information über das Autoradio. Es werden in Österreich dem Lenker Verkehrsinformationen direkt an das Lenkrad zugespielt. Die Informationen, die er dringend braucht, um sich im Verkehr leicht, flüssig und sicher bewegen zu können. Welche Möglichkeiten werden dem Autofahrer angeboten, um sich zu unterhalten? Die Palette ist sehr groß. Es sind bereits um 990 Schilling Autoradios mit UKW und Mittelwelle erhältlich, also eigentlich für jedermann. Bedacht werden sollte beim Ankauf und für den Einbau eine Fachwerkstätte zu beauftragen, denn es kann doch Verschiedenes passieren. Die Technik bemüht sich nicht nur, die Musik naturgetreu aufzunehmen. Der technische Fortschritt ermöglicht auch eine entsprechende Wiedergabe. Und weil man schließlich auch zwei Ohren hat, will man auch in jedes Ohr etwas hineinbekommen. Also begnügt man sich nicht mehr mit nur einem Lautsprecher, sondern gönnt jedem Ohr seinen eigenen Trichter. Stereo gibt's nicht nur zu Hause, sondern auch im Auto. Die Angebote starten schon bei etwa 2000 Schilling. Jedoch ist die Anschaffung solcher Billigpreisgeräte unter 3000 Schilling nicht empfehlenswert, da durch die höhere Empfangsleistung, die ein einwandfreier Stereoempfang notwendig macht, ein höherer technischer Aufwand unerlässlich ist. Wer also akustisch absolut aus dem Vollen schöpfen möchte und es gerne aus allen Ecken und Enden tönen lassen möchte, kann den Stereo-Effekt multiplizieren. Und zwar mit 2, 4 und 6 Lautsprechersystemen. Der Stereo-Effekt kann unter Umständen ungünstig wirken, nämlich dann, wenn er zu einer Entfremdung von der Verkehrssituation führt. Wenn sich der Autofahrer nicht mehr als Autolenker fühlt, sondern glaubt zum Beispiel in einem Konzertsaal zu sein. Welche Wirkung hat die Musik auf die menschliche Psyche und damit auf das Verhalten und die Fahrweise? Die Wirkung ist verschieden. Ob nun Musik während des Autofahrens günstig ist oder nicht, hängt einerseits von der Verkehrssituation und andererseits vom persönlichen augenblicklichen Befinden ab. Einige Gesichtspunkte sind hier zu nennen. Musik soll, und das ist wohl das Wichtigste, nicht vom Verkehrsgeschehen ablenken, sondern im Gegenteil dazu verhelfen, einen optimalen Aufmerksamkeitszustand aufrecht zu erhalten. Musik ist aber abzulehnen, wenn es gilt, einen besonders hohen Grad der Aufmerksamkeit zu erreichen, zum Beispiel im dichten Stadtverkehr. Hier kann Musik schädlich sein. Die Lautstärke muss so gewählt werden, dass die Verkehrsgeräusche selbstverständlich noch klar wahrnehmbar sind. Also nicht zu laut, das ist eine Grundbedingung. Der österreichische Rundfunk bietet ein Verkehrsleitsystem an, das bedauerlicherweise noch nicht allzu sehr bekannt ist. Insgesamt steht ein schon sehr lückenloses Meldesystem zur Verfügung. Dank der Mitarbeit der Autofahrerclubs, des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, der Polizei, der Gendarmerie, des Rundfunks und anderer Stellen wird versucht, die eingehenden Verkehrsmeldungen möglichst zu den Zeiten, zu denen diese sie erhalten, auch an das autofahrende Publikum heranzubringen. Man sieht und vor allem man hört es wieder einmal auch hier. Allzu viel, allzu schnell und allzu laut ist ungesund.